Ich setze die langsame Folter fort. Sag es mir. Dich, bitte, stöhnt sie. Sie will mich. Braves Mädchen. Ich steigere das Tempo und die Muskeln in ihrem Innern ziehen sich sofort zusammen. Zwischen den einzelnen Stößen presse ich hervor. Du bist der Wahnsinn. Ich begehre dich so sehr, du gehörst mir. Ihre Glieder beginnen wegen der Anstrengung stillzuhalten, zu beben. Sie ist nahe dran. Komm für mich, Baby, knurre ich. Und wie aufs Stichwort bäumt sie sich auf und ruft laut meinen Namen. Als ich meinen Namen aus ihrem Mund höre, kann ich mich nicht länger beherrschen. Ich komme zum Höhepunkt und sinke auf sie. Himmel, Anna, flüstere ich, völlig erschöpft, ziehe mich fast sofort aus ihr zurück und drehe mich auf den Rücken. Sie rollt sich neben mir zusammen. Als ich das Kondom abstreife, fallen ihr schon die Augen zu und sie schläft ein. Sonntag, 22. Mai 2011. Ich schrecke mit Gewissensbissen aus dem Schlaf hoch, als hätte ich eine furchtbare Sünde begangen. Liegt es daran, dass ich Anastasia Steele gefickt habe? Eine Jungfrau? Sie schlummert tief und fest neben mir. Ich sehe auf den Radiowecker. Es ist nach 3. Anna schläft den Schlaf der Unschuldigen. Nun ja, nicht mehr ganz so unschuldig. Bei ihrem Anblick regt sich mein Schwanz. Ich könnte sie aufwecken und sie noch einmal ficken. Dass sie in meinem Bett liegt, hat seine Vorteile. Gray, hör auf mit dem Unsinn. Der Fick mit ihr war lediglich ein Mittel zum Zweck und ein angenehmer Zeitvertreib. Sogar sehr angenehm. Unglaublich wäre ein besseres Wort. Herrgott, es war doch nur Sex. Ich schließe die Augen in dem vermutlich vergeblichen Versuch zu schlafen. In dem Zimmer ist einfach zu viel Anna. Ihr Geruch, das Geräusch ihres Atems und die Gedanken an meinen ersten Blümchensex. Erinnerungen daran, wie sie in ihrer Ekstase den Kopf zurückwarf, wie sie laut eine entstellte Version meines Namens ausrief, und ihre ungezügelte Lust überwältigen mich. Miss Steele ist ein sehr sinnliches Wesen. Es wird großen Spaß machen, sie auszubilden. Mein Schwanz zuckt zustimmend. Scheiße. Ich kann nicht schlafen. Allerdings halten mich heute Nacht keine Albträume wach. Es hat mit der kleinen Miss Steele zu tun. Ich stehe auf, sammle die benutzten Kondome vom Boden auf, verknote sie und werfe sie in den Papierkorb. Aus der Kommode nehme ich eine Pyjamahose und schlüpfe hinein. Mit einem langen Blick auf die verführerische Frau in meinem Bett begebe ich mich in die Küche. Ich habe Durst. Nachdem ich ein Glas Wasser getrunken habe, tue ich, was ich immer tue, wenn ich nicht schlafen kann. Ich überprüfe im Arbeitszimmer meine E-Mails. Taylor ist wieder da und fragt, ob ich Charlie Tango noch brauche. Stefan schläft offenbar oben. Ich maile ihm ein Nein, obwohl das um diese Uhrzeit eigentlich klar ist. Wieder im Wohnbereich setze ich mich ans Klavier. Es ist meine Zuflucht, am Piano kann ich die Welt stundenlang vergessen. Ich spiele seit meinem 9. Lebensjahr, aber erst als ich mein eigenes Klavier in meiner eigenen Wohnung hatte, wurde daraus eine echte Leidenschaft. Im Moment will ich nicht daran denken, dass ich eine Jungfrau verführt und gefickt und obendrein jemandem mit keinerlei Erfahrung meinen Lebensstil offenbart habe. Die Hände auf den Tasten versenke ich mich in die Einsamkeit von Bach. Da lenkt mich eine Bewegung von der Musik ab und aus den Augenwinkeln nehme ich Anna neben mir wahr. In eine Decke gehüllt, die Haare zerzaust und in Locken über ihren Rücken herabhängend, die Augen leuchtend, sieht sie einfach fantastisch aus. »Sorry«, entschuldigt sie sich, »ich wollte dich nicht stören.« »Warum entschuldigt sie sich?« »Das müsste ich eigentlich zu dir sagen.« »Ich spiele die letzten Noten und stehe auf.« »Du solltest schlafen«, rüge ich sie. »Das war wunderschön. Bach?« »Eine Transkription von Bach, ursprünglich ein Oboenkonzert von Alessandro Marcello.« »Herrlich, aber ziemlich traurig.« »Traurig. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand dieses Wort mir gegenüber benutzt.« »Darf ich offen sein, Sir?« Layla kniet neben mir, während ich arbeite. »Ja. Sir, Sie sind heute ziemlich traurig.« »Bin ich das?« »Ja, Sir. Soll ich irgendetwas tun?« Ich schiebe die Erinnerung beiseite. Anna sollte im Bett sein und schlafen, das sage ich ihr noch einmal. Ich bin aufgewacht und du warst nicht da. Ich habe Probleme mit dem Schlafen und bin es nicht gewohnt, mit jemandem das Bett zu teilen. Das habe ich ihr schon einmal erklärt. Warum rechtfertige ich mich? Ich lege den Arm um ihre nackte Schulter, genieße das Gefühl, ihre Haut zu spüren und führe sie zurück ins Schlafzimmer. Wie lange spielst du schon Klavier? Das war wunderschön. Seit meinem 9. Lebensjahr, antworte ich kurz angebunden. Oh. Ich glaube, sie hat den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden. Ich will nicht über meine Kindheit reden. Wie fühlst du dich? Frage ich und schalte das Licht neben dem Bett ein. Gut. Auf dem Laken ist Blut, ihr Blut. Ein Hinweis auf ihre nun nicht mehr intakte Jungfernschaft. Ihr Blick huscht von dem Fleck zu mir, dann wendet sie ihn verschämt ab. Stoff zum Nachdenken für Mrs. Jones. Sie wird noch verlegener. Es ist nur dein Körper, Kleines. Ich lege die Hand unter ihr Kinn und schiebe ihren Kopf zurück, so dass ich ihr in die Augen sehen kann. Gerade als ich ihr einen Vortrag darüber halten will, dass sie sich nicht ihres Körpers schämen soll, streckt sie die Hand aus und berührt meine Brust. Fuck. Wieder einmal senkt sich Dunkelheit über mich herab, und ich weiche einen Schritt zurück. Nein, fass mich nicht an. Geh ins Bett, befehle ich ihr ein wenig herrischer als beabsichtigt und hoffe, dass sie meine Angst nicht spürt. Ihre Augen weiten sich verwirrt, vielleicht auch verletzt. Verdammt. Ich lege mich zu dir, füge ich als Friedensangebot hinzu, nehme ein T-Shirt aus der Kommode und schlüpfe rasch hinein, zum Schutz. Sie mustert mich. Ab ins Bett, sage ich mit mehr Nachdruck. Sie klettert hinein, ich lege mich hinter sie, schlinge die Arme um sie, vergrabe mein Gesicht in ihren Haaren und atme ihren verführerischen Duft nach Herbst und Apfelbäumen ein. Von mir abgewandt kann sie mich nicht berühren. Ich beschließe, mich an sie zu schmiegen, bis sie eingeschlafen ist. Dann werde ich aufstehen und ein wenig arbeiten. Schlaf, beste Anastasia. Ich küsse sie auf die Haare und schließe die Augen. Ihr Duft erfüllt meine Nase. Er erinnert mich an einen glücklichen Moment, und ein Gefühl der Zufriedenheit breitet sich in mir aus. Heute ist Mami glücklich. Sie singt. Sie singt »What's love got to do with it?« und kocht und singt. In meinem Bauch gurgelt es. Sie macht Speck und Waffeln. Sie riechen gut. Mein Bauch mag Speck und Waffeln. Sie riechen so gut. Als ich die Augen aufschlage, dringt Licht durch die Fenster und aus der Küche weht ein Geruch herüber, der mir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Speck. Kurz bin ich verwirrt. Ist Gail schon von dem Besuch bei ihrer Schwester zurück? Dann erinnere ich mich. Anna. Ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass es spät ist. Ich springe aus dem Bett und folge dem Geruch in die Küche, wo ich Anna sehe. Sie trägt mein Hemd, hat die Haare zu Zöpfen geflochten und tanzt zu einer Musik vor sich hin, die ich nicht hören kann, weil sie die Stöpsel ihres iPod in den Ohren hat. Unbemerkt von ihr setze ich mich an die Küchentheke und schaue ihr zu. Mit dem Schneebesen schlägt sie Eier. Ihre Zöpfe tanzen. Ich merke, dass sie keine Unterwäsche trägt. Braves Mädchen. Sie ist eine der unkoordiniertsten Frauen, die ich kenne. Ich finde das belustigend, charmant und auf seltsame Weise erregend. Und ich denke über Möglichkeiten nach, ihre Koordination zu verbessern. Als sie sich umdreht und mich wahrnimmt, erstarrt sie mitten in der Bewegung. Guten Morgen, Miss Steele. Ganz schön munter so früh am Morgen. Mit den Zöpfen wirkt sie noch jünger. Ich habe gut geschlafen, stottert sie. Kann mir nicht vorstellen, warum, spotte ich und muss zugeben, dass ich ebenfalls gut geschlafen habe. Es ist nach 9. Wann bin ich das letzte Mal später als 6:30 aufgestanden? Gestern, nachdem ich mit ihr geschlafen hatte. Hunger? Erkundigt sie sich. Riesenhunger, antworte ich und weiß nicht so genau, ob aufs Frühstück oder auf sie. Pfannkuchen, Speck und Eier? Fragt sie. Klingt verlockend. Keine Ahnung, wo du die Tischsets aufbewahrst, erklärt sie verlegen, weil ich sie beim Tanzen beobachtet habe. Ich erbiete mich, fürs Frühstück zu decken und füge hinzu, soll ich Musik auflegen, damit du weiter tanzen kannst? Sie wird rot und senkt den Blick. Verdammt, ich habe sie aus der Fassung gebracht. Meinetwegen musst du nicht aufhören, ich finde es sehr unterhaltsam. Mit geschürzten Lippen dreht sie sich weg und schlägt weiter die Eier, und zwar mit Gusto. Ob sie eine Ahnung hat, wie respektlos sie jemandem wie mir gegenüber wirkt? Natürlich nicht, und aus einem mir unerfindlichen Grund bringt mich das zum Schmunzeln. Ich trete zu ihr und ziehe sie sanft an einem ihrer Zöpfe. Die Zöpfe gefallen mir, aber sie werden dich nicht schützen. Nicht vor mir. Jetzt nicht mehr, da ich dich gehabt habe. Wie möchtest du deine Eier? Fragt sie mich unerwartet hochmütig. Fast lache ich laut auf. Am liebsten windelweich, antworte ich, vergeblich um Ernst bemüht. Auch sie versucht, ihre Belustigung zu verbergen und wendet sich wieder dem Frühstück zu. Ihr Lächeln ist hinreißend. Hastig lege ich die Sets auf den Tisch. Wann habe ich das letzte Mal für jemanden gemacht? Noch nie. Normalerweise hat sich am Wochenende immer meine Sub um den Haushalt gekümmert. Aber nicht heute, Gray, weil sie nicht deine Sub ist. Noch nicht. Ich schenke uns Orangensaft ein und stelle Wasser für den Kaffee auf. Sie trinkt keinen Kaffee, nur Tee. Möchtest du Tee? Ja, bitte, wenn du welchen hast. Ich hole die Twinings-Teebeutel aus dem Schrank, die Gail besorgt hat. Wer hätte gedacht, dass ich die jemals gebrauchen könnte? Als sie sie sieht, runzelt sie die Stirn. Ich bin ziemlich durchschaubar, was? Meinst du, ich weiß nicht, ob ich sie schon durchschaut habe, Miss Steele, antworte ich mit strengem Blick. Sprich nicht so über dich selbst. Ich setze den Punkt Selbstherabwürdigung auf die Liste der Verhaltensweisen, die geändert werden müssen. Meinem Blick ausweichend serviert sie geschäftig das Frühstück. Zwei Teller stehen auf den Tischsets. Sie holt den Ahornsirup aus dem Kühlschrank. Als sie mich endlich ansieht, zeige ich auf den Hocker, auf den sie sich setzen soll. »Miss Steele?« »Mr. Gray?« erwidert sie gespielt, förmlich und zuckt zusammen, als sie Platz nimmt. »Wie wund bist du?« »Überraschenderweise habe ich Gewissensbisse. Ich würde sie gern wieder ficken, am liebsten nach dem Frühstück. Aber wenn sie zu wund ist, kommt das nicht in Frage. Vielleicht könnte ich diesmal ihren Mund beglücken.« »Sie wird rot.« »Ehrlich gesagt habe ich keine Vergleichsmöglichkeiten«, erklärt sie. »Wolltest du mir dein Mitleid bekunden?« Ihr sarkastischer Tonfall verblüfft mich. Wäre sie mein, würde ihr das mindestens eine Tracht Prügel einbringen, vielleicht über die Küchentheke gebeugt. »Nein, ich habe nur überlegt, ob wir mit deiner Grundausbildung weitermachen sollen.« »Ach.« »Ja, Anna, wir können auch tagsüber Sex haben, und ich würde dir wirklich gern deinen vorlauten Mund stopfen.« Ich esse einen Bissen und schließe anerkennend die Augen. »Iss, Anastasia«, fordere ich sie auf. »Es schmeckt übrigens köstlich.« Sie kann also kochen. Und zwar gut. Nachdem sie ebenfalls einen Bissen gegessen hat, schiebt sie ihr Frühstück auf dem Teller hin und her. Ich bitte sie, nicht weiter auf ihrer Lippe herumzukauen. Das lenkt mich ab, außerdem weiß ich, dass du unter meinem Hemd nichts anhast. Sie fummelt mit dem Teebeutel und der Kanne herum, ohne auf meine Verärgerung zu achten. »Was für eine Grundausbildung hast du im Sinn?« erkundigt sie sich. Sie ist so schrecklich neugierig. Wollen noch mal sehen, wie weit sie geht. »Da du unten wund bist, dachte ich, wir sollten uns auf die mündlichen Fertigkeiten konzentrieren.« Sie verschluckt sich an ihrem Tee. »Teufel, ich will ja nicht, dass das Mädel erstickt.« Also klopfe ich ihr auf den Rücken und reiche ihr ein Glas Orangensaft. »Vorausgesetzt, du willst bleiben.« »Ich darf den Bogen nicht überspannen.« »Heute würde ich gern noch bleiben, wenn dir das recht ist. Aber morgen muss ich arbeiten.« »Um wie viel Uhr musst du in der Arbeit sein?« »Um 9.« »Was? Ich will, dass sie bleibt?« »Das verblüfft mich.« »Ja. Ich möchte tatsächlich, dass sie bleibt.« »Ich muss heute Abend nach Hause, ich brauche frische Kleidung.« »Die können wir dir auch hier besorgen.« Sie wirft die Haare zurück und kaut, wieder einmal nervös an ihrer Lippe. »Was ist?« frage ich. »Ich muss heute Abend zu Hause sein.« »Herr im Himmel, ist die Kleine stur. Ich will nicht, dass sie geht, aber ohne vertragliche Vereinbarung kann ich sie nicht zum Bleiben zwingen.« »Okay, dann also heute Abend. Und jetzt iss.« Sie betrachtet ihr Frühstück. »Iss, Anastasia, du hast seit gestern Abend nichts gegessen.« »Ich habe wirklich keinen Hunger«, entgegnet sie. »Gott, ist das frustrierend. Es wäre mir lieb, wenn du dein Frühstück essen würdest«, wiederhole ich. »Wieso bist du so versessen aufs Essen?« herrscht sie mich an. »Baby, es ist besser, wenn du das nicht weißt.« »Ich habe dir doch gesagt, dass ich es nicht leiden kann, wenn Essen verdirbt. Iss!« Ich bedenke sie mit einem zornigen Blick. »Wühl nicht in dieser Wunde, Anna.« Widerwillig beginnt sie zu essen. Als ich sehe, wie sie eine Gabel voll Ei in den Mund schiebt, entspanne ich mich. Auf ihre Art ist sie ziemlich provozierend. Mit einem solchen Verhalten hatte ich es noch nie zu tun. Ja, das ist es. Sie bietet mir etwas Neues. Darin liegt ihre Faszination. Oder? Sobald sie mit dem Essen fertig ist, nehme ich ihren Teller. »Du hast gekocht, ich räume ab.« »Sehr demokratisch.« Sie hebt eine Augenbraue. »Ja, obwohl das sonst nicht mein Stil ist, anschließend nehmen wir ein Bad.« Dabei kann ich ihre mündlichen Fertigkeiten testen. Ich hole tief Luft, um die Erregung, die sich bei dem Gedanken sofort einstellt, in den Griff zu bekommen. Teufel! Als ihr Handy klingelt, schlendert sie ins Gespräch vertieft zum anderen Ende des Raums. Ich beobachte sie von der Spüle aus. Vor der Glaswand zeichnet das Morgenlicht die Silhouette ihres Körpers in meinem weißen Hemd nach. Mein Mund wird trocken. Sie ist schlank, hat lange Beine, perfekt geformte Brüste und ein ebenso perfektes Hinterteil. Das Handy nach wie vor am Ohr, wendet sie sich mir zu, und ich tue so, als wäre ich mit etwas anderem beschäftigt. Sie soll mich nicht dabei erwischen, wie ich sie anstarre. Mit wem telefoniert sie? Ich höre, wie sie Kate Kavanaghs Namen erwähnt, und erstarre. Was erzählt sie ihr? Unsere Blicke treffen sich. Was sagst du ihr, Anna? Sie dreht sich weg, beendet wenig später das Gespräch und kehrt mit schwingenden Hüften zu mir zurück. Soll ich ihr beschreiben, was ich sehe? Diese Verschwiegenheitserklärung, wie umfassend ist die? Erkundigt sie sich. Ich halte in der Bewegung inne, als ich gerade den Vorratsschrank zumache. Warum? Worauf will sie hinaus und was hat sie zu Kate gesagt? Sie holt tief Luft. Na ja, ich hätte da ein paar Fragen zum Thema Sex und die würde ich gern Kate stellen. Du kannst mich fragen. Christian, bei allem gebotenen Respekt. Sie verstummt. Sie ist verlegen? Mich interessieren nur ein paar technische Details, ich erwähne nichts von der Kammer der Qualen, versichert sie mir hastig. Kammer der Qualen? Wie bitte? Dort geht es hauptsächlich um Lust, Anastasia, glaub mir. Außerdem ist deine Mitbewohnerin gerade mit meinem Bruder zugange. Mir wäre es lieber, wenn du sie nicht fragst. Ich möchte nicht, dass Elliot etwas über mein Intimleben erfährt. Er würde mir keine Ruhe mehr lassen. Weiß deine Familie Bescheid über deine Vorlieben? Nein, die sind allein meine Sache. Eine weitere Frage beschäftigt sie. Was möchtest du denn wissen? Frage ich. Was, Anna? Im Moment nichts Bestimmtes, flüstert sie. Wir könnten mit einer einfachen Frage anfangen. Wie war letzte Nacht für dich? Mit flachem Atem warte ich auf ihre Antwort. Die ganze Sache hängt von dieser Antwort ab. Gut, sagt sie und schenkt mir ein sexy Lächeln. Genau das möchte ich hören. Für mich auch. Ich hatte noch nie zuvor Blümchensex. Vieles spricht dafür. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich ihn mit dir erlebt habe. Ihr Erstaunen und ihre Freude über meine Worte sind ihr deutlich vom Gesicht abzulesen. Ich lasse meinen Daumen über ihre volle Unterlippe gleiten und brenne darauf, sie wieder zu berühren. Komm, wir nehmen ein Bad. Ich küsse sie und führe sie ins Badezimmer. Bleib da stehen, weise ich sie an, drehe das Wasser auf und gebe duftendes Badeöl hinein. Die Wanne füllt sich schnell. Sie beobachtet mich. Normalerweise würde ich von einer Frau, mit der ich gleich baden möchte, erwarten, dass sie züchtig den Blick gesenkt hält. Aber nicht Anna. Ihre Augen leuchten vor Vorfreude und Neugierde, aber sie hat die Arme um den Leib geschlungen. Sie ist verlegen. Das finde ich sehr erregend. Wie den Gedanken, dass sie noch nie mit einem Mann gebadet hat. Wieder eine Premiere, die ich für mich beanspruchen kann. Als die Wanne voll ist, ziehe ich mein T-Shirt aus und strecke ihr die Hand hin. Miss Steele? Sie nimmt meine Einladung an und steigt in die Wanne. Dreh dich mit dem Gesicht zu mir, befehle ich ihr. Ich weiß, dass diese Lippe köstlich ist, das kann ich bezeugen. Doch würdest du bitte aufhören, darauf herumzukauen? Wenn du das tust, will ich dich ficken, aber du bist wund. Sie schnappt nach Luft, so dass sich ihre Lippe aus ihren Zähnen löst. Ja, genau. Sie nickt. Gut. Ich nehme den iPod aus der Brusttasche meines Hemds, das sie nach wie vor trägt, und lege ihn neben das Waschbecken. Wasser und iPods passen nicht zusammen. Ich packe den Saum des Hemds und ziehe es über ihren Kopf. Als ich einen Schritt zurücktrete, um sie zu bewundern, senkt sie unwillkürlich den Blick. Hey. Mit sanfter Stimme ermuntere ich sie, mich anzusehen. Anastasia, du bist eine sehr schöne Frau. Halt den Kopf nicht gesenkt. Es gibt nichts, wofür du dich schämen müsstest. Es ist wunderbar, dich zu betrachten. Ich schließe die Finger um ihr Kinn und drücke es nach oben. Versteck dich nicht vor mir, Baby. Du kannst dich jetzt setzen. Sie schlüpft hastig ins Wasser und zuckt zusammen, sobald ihr wunder Körper damit in Berührung kommt. Okay. Beim Zurücklehnen schließt sie kurz die Augen. Als sie sie wieder öffnet, wirkt sie entspannter. Wieso kommst du nicht rein? Fragt sie mit einem koketten Lächeln. Warum nicht? Rutsch ein Stück nach vorn. Ich streife meine Pyjamahose ab und klettere hinter ihr in die Wanne, ziehe sie an meine Brust, lege meine Beine über die ihren, meine Knöchel auf gleicher Höhe wie die ihren und spreize mit den Füßen ihre Beine. Sie schmiegt sich an mich, doch ich achte nicht darauf und vergrabe die Nase in ihren Haaren. Du riechst so gut, Anastasia. Ich nehme das Duschgel von der Ablage neben uns, spritze etwas in meine Hand, reibe die Finger aneinander, so dass es aufschäumt und fange an, ihren Nacken und ihre Schultern zu massieren. Ihr Kopf sinkt zur Seite. Gefällt dir das? Frage ich. Mhm, antwortet sie genießerisch. Ich wasche ihre Arme und Unterarme und erreiche mein erstes Ziel. Ihre Brüste. Himmel, fühlt sie sich gut an. Sie hat perfekte Brüste, die ich sanft knete und umkreise. Sie bäumt sich auf, ihr Atem geht schneller. Sie ist erregt. Mein Körper reagiert. Mein Schwanz wird hart. Ich schiebe meine Hände über ihren Bauch und ihren Unterleib auf mein zweites Ziel zu. Bevor ich ihre Schambehaarung erreiche, greife ich nach einem Waschlappen, spritze Duschgel darauf und beginne sie langsam zwischen den Beinen zu waschen. Sanft, aber beharrlich. Reibe, wasche, stimuliere ich sie. Sie atmet noch schneller und ihre Hüften bewegen sich im Rhythmus mit meiner Hand. Ihr Kopf ruht mit geschlossenen Augen an meiner Schulter, und aus ihrem leicht geöffneten Mund dringt leises Stöhnen, als sie sich meinen unerbittlichen Fingern ergibt. Spürst du's? Ich lasse vorsichtig die Zähne über ihr Ohrläppchen gleiten. Spür's für mich. Bitte, flüstert sie und versucht, ihre Beine anzuziehen, aber das lasse ich nicht zu. Genug. Nun, da sie ordentlich eingeschäumt ist, wende ich mich dem nächsten Schritt zu. Ich glaube, jetzt bist du sauber genug, verkünde ich und nehme die Hände von ihr. Warum hörst du auf? Protestiert sie und öffnet enttäuscht die Augen. Weil ich etwas anderes mit dir vorhabe, Anastasia. Sie keucht und macht, wenn ich mich nicht täusche, einen Schmollmund. Gut. Dreh dich um. Ich muss auch gewaschen werden. Sie tut mir den Gefallen mit geröteten Wangen, leuchtenden Augen und geweiteten Pupillen. Ich hebe die Hüften ein wenig an und schließe die Hände um meinen Schwanz. Ich möchte, dass du dich mit dem Teil meines Körpers, der mir besonders lieb und teuer ist, vertraut machst, sozusagen auf du und du mit ihm stehst. Mit offenem Mund sieht sie zuerst meinen Penis, dann mein Gesicht an. Wieder meinen Penis, erneut mein Gesicht und zurück. Ich kann mir ein anzügliches Grinsen nicht verkneifen. Ihre Miene spiegelt mädchenhafte Entrüstung. Plötzlich ändert sich ihr Gesichtsausdruck. Zuerst wirkt sie nachdenklich, dann abwägend, und als unsere Blicke sich treffen, leuchten ihre Augen eindeutig herausfordernd. Dann mal los, Miss Steele. Lächelnd greift sie nach dem Duschgel, gibt quälend langsam ein wenig davon in ihre Hand und schäumt es auf, indem sie den Blick auf mich gerichtet, den Mund leicht geöffnet, die Handflächen aneinander reibt. Sie kaut an ihrer Unterlippe, leckt die kleinen Untiefen, die ihre Zähne hinterlassen. Anna Steele, die Verführerin? Mein Schwanz reagiert anerkennend, wird noch härter. Sie packt ihn. Ich stoße den Atem zwischen aufeinander gepressten Zähnen hervor und schließe genießerisch die Augen. Da lasse ich mich gern berühren. Sogar sehr gern. Ich wölbe meine Hand um die ihre und zeige ihr, wie es geht. So, erkläre ich ihr mit kehliger Stimme. Ihre Finger massieren meinen Schwanz unter den meinen. Oh ja, genau so, Baby. Ich lasse ihre Hand los und gebe mich ganz ihrem Rhythmus hin. Oh Gott! Was erregt mich an ihrer Unerfahrenheit nur so? Hängt es damit zusammen, dass ich für sie in allen Dingen der Erste bin? Plötzlich wölbt sie die Lippen um meinen Schwanz, saugt daran und lässt die Zunge über die Eichel gleiten. Fuck. Wow, Anna. Sie saugt stärker, ihre Augen blitzen verschlagen. Das ist ihre Rache. Ihre Retourkutsche. Himmel, keuche ich und reiße mich zusammen, um nicht sofort zu kommen. Als ihre Bewegungen sicherer werden, wölbe ich ihr meinen Unterleib entgegen und schiebe meinen Schwanz noch tiefer in ihren Mund. Wie weit kann ich gehen, Baby? Baby, das ist gut. Richtig gut. Die Lippen über den Zähnen klemmt sie ihren Mund um meinen Schwanz. Ah, stöhne ich auf. Ich frage mich, wie weit sie mich hineinlassen wird. Ihr Mund foltert mich, sie drückt fest mit den durch die Lippen geschützten Zähnen zu. Ich will mehr. Mein Gott, wie weit kannst du ihn denn noch in deinen Mund nehmen? Sie sieht mich stirnrunzelnd an, dann schiebt sie meinen Schwanz mit entschlossenem Blick so tief hinein, dass ich ihren Rachen spüre. Wow. Anastasia, ich werde gleich in deinen Mund kommen, warne ich sie nach Luft schnappend. Wenn du das nicht möchtest, dann hör jetzt bitte auf. Ich stoße wieder und wieder in sie hinein, beobachte, wie mein Schwanz zwischen ihren Lippen verschwindet und kurz darauf herausgleitet. Der Wahnsinn. Ich bin nahe dran. Plötzlich entblößt sie die Zähne, beißt sanft zu, und ich kann nicht mehr an mich halten. Als ich in ihrem Mund komme, schreie ich vor Lust auf. Himmel. Ich atme schwer. Sie hat mich völlig wehrlos gemacht. Wieder einmal. Ihre Augen leuchten vor Stolz, und das zu Recht. Was für ein Blowjob. Hast du denn keinen Würgereflex? Erkundige ich mich verwundert, als ich mich wieder gefangen habe. Anna, das war gut, echt gut. Und unerwartet. Du überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Lob für sehr, sehr gute Arbeit. Moment. Hat sie am Ende doch Erfahrung? »Hast du das schon mal gemacht?«, frage ich, obwohl ich mir nicht so sicher bin, ob ich das überhaupt wissen möchte. »Nein«, antwortet sie sichtlich stolz. »Toll.« Ich hoffe, dass mir die Erleichterung nicht zu deutlich anzumerken ist. »Wieder eine Premiere, Miss Steele. In der mündlichen Prüfung bekommst du eine Eins.« »Komm, lass uns ins Bett gehen. Ich schulde dir einen Orgasmus.« Ein wenig benommen klettere ich aus der Wanne und schlinge ein Handtuch um die Taille. Ein zweites halte ich hoch. Dann helfe ich ihr ebenfalls heraus und wickle sie in das Tuch ein, so dass sie sich nicht mehr rühren kann, drücke sie an mich und küsse sie, erforsche ihren Mund mit meiner Zunge. Als ich mein Ejakulat darin schmecke, halte ich ihren Kopf fest und küsse sie leidenschaftlicher. Ich will sie, ganz, ihren Körper und ihre Seele. Ich will, dass sie mir gehört. Mit einem intensiven Blick flehe ich sie an. »Sag ja.« »Wozu?« flüstert sie. »Zu unserer Vereinbarung. Dazu mir zu gehören, bitte, Anna.« So gebettelt habe ich schon lange nicht mehr. Noch einmal küsse ich sie voller Leidenschaft. Als ich ihre Hand ergreife, wirkt sie verblüfft. »Verblüffe sie noch weiter, Gray.« Im Schlafzimmer lasse ich sie los. »Vertraust du mir?« frage ich. Sie nickt. »Gutes Mädchen. Gutes, wunderbares Mädchen.« Ich wähle eine meiner Krawatten aus meinem begehbaren Schrank. Wieder bei ihr wickle ich sie aus dem Handtuch und lasse es auf den Boden fallen. »Halt die Hände vor dem Körper zusammen.« Sie leckt sich unschlüssig die Lippen, bevor sie mir die Hände hinstreckt. Ich fessle sie mit der Krawatte und überprüfe, ob der Knoten fest sitzt. Ja, alles bestens. Zeit für einen weiteren Teil der Ausbildung, Miss Steele. Ihre Lippen teilen sich, als sie die Luft einsaugt. Sie ist erregt. Ich ziehe sanft an ihren Zöpfen. Du siehst so jung aus damit. Aber sie werden mich nicht von meinem Vorhaben abbringen. Ich lasse mein Handtuch heruntergleiten. Anastasia, was soll ich nur mit dir machen? Ich packe sie an den Oberarmen und drücke sie aufs Bett zurück, halte sie fest, damit sie nicht fällt. Sobald sie liegt, geselle ich mich zu ihr, ergreife ihre Hände und schiebe sie über ihren Kopf. Lass deine Hände oben und beweg sie nicht, verstanden? Sie schluckt. Antworte mir. Ich werde meine Hände nicht bewegen, verspricht sie mit heiserer Stimme. Braves Mädchen. Ich kann mir ein Schmunzeln nicht verkneifen. Sie liegt neben mir. Die Handgelenke gefesselt, hilflos. Mein. Noch kann ich nicht alles mit ihr anstellen, was ich will, aber allmählich nähern wir uns dem Punkt. Ich beuge mich über sie, hauche Küsse auf ihre Haut und sage ihr, dass ich sie gleich am ganzen Körper küssen werde. Als meine Lippen von ihrem Ohr zu der kleinen Kuhle am unteren Ende ihres Halses wandern, belohnt sie mich mit einem genussvollen Stöhnen. Plötzlich senkt sie die Arme und sie liegen um meinen Nacken. »Nein, nein, nein, so geht das nicht, Miss Steele.« Mit einem finsteren Blick schiebe ich sie wieder über ihren Kopf. »Beweg die Hände nicht, sonst müssen wir noch mal von vorn anfangen.« »Ich will dich anfassen«, flüstert sie. »Ich weiß.« »Aber das darfst du nicht. Behalt die Hände über dem Kopf.« Ihr Mund ist leicht geöffnet. Sie atmet schwer. Das macht sie an. »Gut.« Ich wandere mit Küssen ihren Körper hinunter. Meine Finger gleiten über ihre Brüste und meine Lippen folgen ihnen. Eine Hand auf ihrem Bauch, um sie festzuhalten, widme ich mich nacheinander ihren Brustwarzen, sauge und nage zärtlich daran, freue mich darüber, dass sie hart werden. Sie beginnt wimmernd die Hüften zu bewegen. »Halt still«, ermahne ich sie, den Mund dicht an ihrer Haut. Ich küsse ihren Bauch, meine Zunge erforscht ihren Nabel. Sie windet sich, stöhnt. Ich werde sie lehren müssen, stillzuhalten. Meine Zähne gleiten über ihre Haut. »Miss Steele, Sie sind der Wahnsinn.« Ich knabbere sanft zwischen ihrem Nabel und der Schambehaarung an ihr, bevor ich mich aufrichte, ihre Fußknöchel packe und ihre Beine weit spreize. Was für ein Anblick, so nackt und verletzlich. Ich ergreife ihren linken Fuß, beuge ihr Knie und hebe ihre Zehen an meinen Mund. Dabei lasse ich sie nicht aus den Augen. Dann küsse ich jeden Zeh einzeln und beiße sanft in die Ballen. Ihre Augen sind groß, ihr Mund steht offen. Als ich beim Ballen ihres kleinen Zehs ein wenig fester zubeiße, wölbt sie mir wimmernd ihren Unterleib entgegen. Mit der Zunge zeichne ich ihren Riss nach. Sie drückt die Augen zu und wirft den Kopf von der einen Seite auf die andere, während ich sie weiter quäle. »Bitte«, fleht sie, als ich an ihrem kleinen Zeh sauge und knabbere. »Nur mit der Ruhe, Miss Steele.« Von ihrem Knie aus setze ich meine Reise saugend und knabbernd an der Innenseite ihrer Oberschenkel fort, dabei spreize ich ihre Beine weit. Sie erbebt, weil sie die Berührung meiner Zunge an ihrer Scham erwartet. »Oh nein, Miss Steele, noch nicht.« Ich wende mich wieder ihrem linken Bein zu und küsse und knabbere mich von ihrem Knie aus an der Innenseite ihrer Oberschenkel nach oben. Sie erstarrt, als ich schließlich zwischen ihren Beinen liege, behält aber die Arme oben. Braves Mädchen. Ich reibe meine Nase sehr sanft an ihrer Scham. Sie windet sich unter mir. Ich höre auf. Sie muss lernen, stillzuhalten. Sie hebt den Kopf, um mich anzusehen. Ist Ihnen klar, wie betörend Sie riechen, Miss Steele? Den Blick auf sie gerichtet, vergrabe ich meine Nase in ihren Schamhaaren und atme ihren Duft tief ein. Ihr Kopf sinkt aufs Kissen zurück und sie stöhnt auf. Ich blase leicht auf ihr Geschlecht. Wie schön, murmle ich. Es ist lange her, dass ich Schamhaare aus der Nähe gesehen habe. Ich ziehe sanft daran. Vielleicht sollte das doch bleiben. Leider eignet es sich nicht für Wachsspiele. Bitte, fleht sie. Es gefällt mir, wenn du mich anbettelst, Anastasia. Sie wimmert. Wie du mir, so ich dir, ist normalerweise nicht mein Stil, Miss Steele, flüstere ich. Aber sie haben mir gerade großes Vergnügen bereitet und dafür sollen sie belohnt werden. Ich drücke ihre Oberschenkel herunter, spreize sie für meine Zunge und beginne langsam, ihre Klitoris zu umkreisen. Sie bäumt sich einen Lustschrei ausstoßend auf. Doch ich mache weiter, meine Zunge kennt kein Erbarmen. Ihre Beine werden starr, sie streckt die Zehen. Ja, sie ist nahe dran. Ich lasse meinen Mittelfinger in sie hineingleiten. Sie ist herrlich feucht und wartet auf mich. Baby, wie feucht du für mich bist. Ich beschreibe mit dem Finger im Uhrzeigersinn einen weiten Kreis und dehne sie. Dabei fährt meine Zunge immer wieder über ihre Klitoris. Sie schreit auf, als ihr Körper von einem Orgasmus erschüttert wird. Ja. Ich richte mich auf und nehme ein Kondom aus der Verpackung. Sobald ich es über meinen Schwanz geschoben habe, gleite ich in sie hinein. Gott, fühlt sie sich gut an. Wie ist das? Frage ich. Herrlich, wispert sie. Ich fange an, mich zu bewegen, genieße das Gefühl von ihr um meinen Schwanz, von ihrem Körper unter mir, wieder und wieder, schneller und schneller. Ich verliere mich in dieser Frau. Ich möchte, dass sie noch einmal kommt. Ich möchte sie völlig befriedigt sehen. Ich möchte, dass sie glücklich ist. Schließlich wird sie erneut starr, wimmert leise. Komm für mich, Baby, presse ich hervor und sie zerbirst um mich herum in tausend Teile. Was für ein Fick, rufe ich aus, als ich ebenfalls komme und auf sie sinke. Sie bewegt die Hände, so dass sie um meinen Nacken liegen, aber gefesselt kann sie mich nicht berühren. Tief Luft holend stütze ich mich auf den Unterarmen auf und betrachte sie staunend. Merkst du, wie gut wir harmonieren? Und wenn du dich mir ganz hingibst, wird es noch viel besser. Vertrau mir, Anastasia, ich kann dich an Orte führen, von deren Existenz du nichts ahnst. Wir legen die Köpfe Stirn an Stirn und ich schließe die Augen. Bitte sag ja. Da höre ich draußen vor der Tür Stimmen. Was zum Teufel? Taylor und Grace. Scheiße, meine Mutter. Anna zuckt zusammen, als ich mich aus ihr zurückziehe. Ich springe aus dem Bett und werfe das Kondom in den Papierkorb. Was macht meine Mutter hier? Gott sei Dank, Taylor.